zu den Techno-Clubs, Alter. Da findest du die Drogendealer. Hier tankt es die normale deutsche Bevölkerung mit Ecstasy und Kokain und Scheißdreck voll. Und hier geht's uns hier auf die Eier. Das ist ein Witz der Geschichte. Fickt euch. I got something for your mind, your body, and your soul.